Okay, good morning. Einen schönen guten Morgen. Let's try that again. Good morning. Thank you. It's a great morning, huh? Well, this is our second Sunday in the new year. Das ist der zweite Sonntag im neuen Jahr. Okay, this morning we have Pastor Don Soprano here. Wir haben Pastor Don Soprano. Thank you. Vielen Dank. Okay, briefly I just want to share with you some of the thoughts that I've had and ich möchte kurz einfach ein bisschen die Gedanken weitergeben, die ich hatte. In the last couple of days. Die ich so in den letzten Tagen gedacht habe. Alright, so let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you for this time. Vater, wir danken dir für diese Zeit. We ask you to bless your words to our hearts. Wir bitten dich, dass du dein Wort in unserem Herzen zum Segen machst. In Jesus' name we pray. Und wir bitten das in Jesu Namen. Okay, in Daniel chapter 10 and verse 13, it talks about interference with prayer. Im Daniel Kapitel 10, Vers 13, da spricht es über Gebet. And Daniel had to wait 21 days to get an answer to his prayer. Und da ist die Situation, dass Daniel 21 Tage warten musste, bevor er eine Antwort auf sein Gebet bekam. Because he said the prince of Persia interfered. Denn es war so, dass der Prinz von Persien da dazwischen kam. And this is a demonic angel. Das ist ein dämonischer Engel. And his angel had to call Michael. Und sein Engel, der Michael, musste dazwischen treten. Who is a chief angel for God. Und dieser Michael ist einfach ein oberster Engel für Gott. So this speaks of an atmospheric battle. Und das spricht von einem atmosphärischen Kampf. And then in Revelation 12:9 we find out why. In der Offenbarung 12 Vers 9 finden wir heraus, warum das so ist. Because God kicked Satan and 1/3 of the angels out of heaven. Weil ja Gott Satan und ein Drittel der Engel aus dem Himmel geworfen hat. And he sent them down here. Und er hat sich hier runtergesandt. To the earth. Auf die Erde. And they live in the atmosphere, in the air. Und sie leben jetzt in der Atmosphäre, das heißt hier in der Luft. And the atmosphere goes 75 miles up. Und die Atmosphäre, die geht 75 Meilen vom Boden hoch. 90% of the atmosphere goes up 75 miles. 90% der Atmosphäre sind eben diese 75 Meilen Distanz vom Erdboden. And the other 10% goes on ad infinitum into outer space. Und die anderen 10%, die gehen noch weiter ins Firmament in den Weltraum. And so Satan and his demons live in the atmosphere. Und Satans Dämonen, die leben in der Atmosphäre. And in Ephesians 2, chapter 1 and 2, and if you would turn there if you have a Bible. Im Epheser 2, Vers 1 und 2, vielleicht könnt ihr dort hinschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. It says in verse 1, and you he made alive. Auch euch hat er auferweckt. Who are dead in trespasses and sins. Die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. And verse 2. Vers 2. In which you once walked according to the course of this world. In denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. According to the prince and the power of the air. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. The spirit who now works in the sons of disobedience. Des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Now, I had a little trouble with this verse back when we first started Bible school. Ich hatte ziemliche Probleme mit diesem Vers, als wir zuerst in die Bibelschule kamen. But I had an opportunity to ask a man who knows. Aber ich hatte die Gelegenheit, einen Mann dazu zu befragen, der das sehr wohl wusste. And in 1979, I think it was. Und ich glaube, es war 1979. This beautiful Christian man came to visit us in Lenox. Da kam dieser wunderbare Christ nach Lenox und besuchte uns. And his name was Colonel James Irwin. Und sein Name war Colonel James Irwin. And he was an astronaut. Und er war ein Astronaut. And he was the fourth man to walk on the face of the earth, I believe. I mean the moon, I believe. Er war der vierte Mann, der auf der Erde, das heißt eigentlich vielmehr auf dem Mond wandelte. Yeah, and of course he would tell you that he was related to Adam. Und er wird auch sagen, dass er ein Nachfahre von Adam war. But he was beautiful and he spoke to the whole church. Und das war ein wunderbarer Mann und er sprach zu der ganzen Gemeinde. And he told his story. Und er erzählte seine Geschichte. About walking on the moon. Wie er da auf dem Mond gegangen ist. But then afterwards he came to the place where we were living. Aber nachher kam er da zu unserem ja, wo wir wohnten. And we had an opportunity to sit down across the table from him. Und wir hatten dann die Möglichkeit, ihm Angesicht zu Angesicht am Tisch zu sitzen. And I told him that I had worked in the aerospace industry for und years. Ich erzählte ihm, dass ich jahrelang eben in der Raumfahrtindustrie gearbeitet hatte. 20 years. Vielleicht 20 Jahre. And so we spoke the same language. Also konnten wir die gleiche Sprache sprechen. But here we were Christians talking together. Aber hier waren wir und wir waren Christen, die als Christen miteinander sprachen. And I said, tell me about Ephesians 2:2. Is it true? Is he the prince in the power of the air? Und ich fragte ihn, erzähl mir etwas über Epheser 2:2. Ist er der Fürst der Macht der Luft? And he said, yes. Und er sagte, ja. He said, when I was in the rocket. Als ich da in dieser Rakete war. The space shuttle, the capsule. Da in dieser Kapsel von diesem Raumschiff. And he said, I was all strapped in. Ich war da festgegurtet. And I started to pray. Und ich fing an zu beten. And he said, I couldn't get any communication from God. Und es war so, als wenn ich überhaupt keine Kommunikation mit Gott habe. But he said, they launched us. Aber dann starteten wir. And we started to go up. Und es ging immer höher. And when we broke through the 75-mile barrier way up there, und als wir da dann diese Grenze bei 75 Meilen von der Atmosphäre durchstoßen haben, communications began to improve with God. Da hat sich die Kommunikation mit Gott wesentlich verbessert. And he said it got better and better. Und es wurde immer besser. As he got closer to the moon. Je näher er zum Mond kam. So he's way out there. Und da ist er dann weit draußen im Weltraum. And he said it was like God was in the suit with him. Und es war ein Gefühl, als wäre Gott einfach in seinem Raumanzug. He said, I would ask a question, he would answer. Ich habe eine Frage gestellt, er hat mir geantwortet. Just like that. So direkt, sofort. And he said, I landed on the moon. Und ich landete auf dem Mond. And I walked through the moon dust. Und ich bin dann über den Mondstaub gegangen. He said, I skipped a little bit. Bin ein bisschen gesprungen. And then he said, my journey to the moon was to bring back a piece of the moon. Und meine Reise auf dem Mond, die war dazu, dass ich auch ein Stück von dem Mond wieder auf die Erde bringen würde. Something called the Genesis Rock. Man nennt ihn den Genesis-Stein. And he said, I didn't know where to look. Everything was covered with dust. Und ich wusste nicht, wo ich da schauen sollte, denn alles war ja mit Staub bedeckt. And then I spotted what looked like a table beside the bottom of a mountain. Und dann sah ich etwas, was ausschaute wie ein Tisch, so an der Seite einer leichten Erhöhung. And as I got closer, und als ich dann näher kam, I recognized there was no dust on the table. Da erkannte ich, dass da gar kein Staub auf diesem Tisch war. And he said, I knew something was up. Und ich wusste das. Sorry. I knew something was God was going to do something. Ich habe gewusst, dass Gott jetzt etwas tun würde. And there was a rock in the middle of the table. Und inmitten auf dem Tisch war ein Stein. Exactly the size that I needed to bring back to the earth. Und es war genau die Größe, die ich brauchte, um sie dann auf die Erde zurückzubringen. And I picked it up. Ich nahm den Stein. Put it in my bag. Tat ihn in meinen Beutel hinein. My mission was over. Und meine Mission war beendet. And God placed that rock on the table. Und Gott hat diesen Fels oder diesen Stein auf diesen Tisch gelegt. For me, he said. Und er hat das für mich getan. And I thanked him. Und ich habe ihm gedankt. And now the rock is in Washington D.C. Nun befindet sich dieser Stein in Washington D.C. In the museum. In dem Museum. And you can see it. Und man kann ihn sich anschauen. And it's made of cheese. No, it's not. Er ist aus Käse. Cheese. Aus Käse gemacht. Nein, das stimmt nicht. It's made of the same thing that the earth is made of. Nein, er ist nicht aus Käse, er ist aus dem gleichen Material, wie die Erde gemacht ist. Yeah, bauxite, I think they say it is, or something like that. Bauxite, something like that. It's made of the same thing that the earth is made of. Aus den gleichen Materialien, wie die Erde. Yeah. And so the message I got from him is that Satan will always try to interfere with the communication. Also die Botschaft, die ich von ihm erhielt, war die, dass Satan immer versucht, in der Kommunikation von uns zu Gott dazwischen zu kommen. And his demons are all around and they're trying to keep us from talking to God. Und die Dämonen, sie sind um uns herum und sie versuchen uns davon abzuhalten, dass sie mit Gott sprechen. And to each other. Und auch, dass sie miteinander sprechen. Now, one more verse in, noch einen weiteren Vers. Job 41. In Hiob, Kapitel 41. And in Job 41. In Hiob, Kapitel 41. Verses 15 to 17. 15 bis 17. It talks about the crocodile. Da spricht es über den alligator, crocodile, Leviathan, Clement. Serpent, big crocodile. Über ein großes Krokodil spricht es da. Let me see. It doesn't say crocodile on there, but that's what it is. It's a Leviathan. Okay. Leviathan. Über den Leviathan. And he says, his rows of scales are his pride in verse 15. Vers 15. Shut up tightly as with a seal. Also die, im Deutsch ist ein bisschen schwierig das Gleiche, aber die Wampen seines Fleisches haften zusammen. Verse 16. One sind fest angegossen, unbeweglich. Man spricht also von einer Art Schuppen, die ganz eng zusammen sind. One is so near another. In verse 16. Sein Herz ist fest wie Stein. One is so near another that no air can come between them. Wow, that's, can you translate it from the English? Okay. One is so near another. The whole thing. Oh. His rows of scales are his pride. Also die Reihen seiner Schuppen sind sein Stolz. Shut up tightly as with a seal. Und sie sind sehr dicht beieinander gesetzt wie ein Siegel. One is so near another. Und das eine ist so nah an dem anderen, that no air can come between them. Dass keine Luft dazwischen kommen kann, aus dem Englischen. They are joined one to another. Sie sind ganz dicht nebeneinander gesetzt, diese Schuppen. They stick together. Diese kleben aneinander. And cannot be parted. Und sie können nicht zerteilt werden, zertrennt werden. And this speaks of the body of Christ. Und das spricht vom Leib Christi. And this is what I see here in this congregation. Und das sehe ich auch hier in dieser Gemeinde. You are close together. Ihr seid eng miteinander verbunden. And no air can get between you. Und keine Luft kann dazwischen euch kommen. And you can communicate. Und ihr könnt kommunizieren. And you can pray together, gather together. Ihr könnt miteinander beten. Ihr könnt euch versammeln. And pray to God. Und ihr könnt auch zu Gott beten. And that gives you strength in numbers. Und das gibt euch Stärke. And you have to keep the atmosphere and the demons from getting between you. Und ihr müsst da darauf achten, dass nicht die Atmosphäre und die Dämonen dazwischen euch kommen. And you bring in the anointing like you did this morning. Und die Salbung kommt durch euch. The presence of God. Die Gegenwart Gottes, so wie ihr das heute früh erlebt habt. By praising him. Indem ihr ihn lobpreist. You're doing everything right. Ihr macht alles richtig. Keep it up. Macht weiter so. Thank you. Dankeschön. We're doing everything right. That's great. Wir machen alles richtig. Das ist sehr schön. Almost, right? Fast alles. How come so many of you were laughing when he said that? Wie viele von euch haben da ein bisschen gelacht, als er das sagte? Okay. Well, Father, thank you for those words. Vater, danke für diese Worte. And bless these to our hearts. Und segne auch diese zu unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn to the book of Nehemiah. Schlag mal zum Buch Nehemia. We're almost finished with it. Wir sind jetzt fast durch damit. Two more weeks and one more week next and we're done. Noch zwei Wochen und eine Woche dann sind wir durch. Okay, Nehemiah chapter 12 this morning. Nehemia Kapitel 12 heute früh. Let's pray. Lass uns beten. Father, thank you for your word. Vater, danke für dein Wort. It is truly a lamp unto our feet and a light unto our path. Es ist wahrhaftig ein Licht auf unserem an unserem Fuß und eine Lampe an unserem Fuß und ein Licht auf unserem Pfad. And we pray that none of us would leave this morning. Und Vater, wir bitten, dass niemand heute hier gehen muss. Without receiving something from you. Ohne etwas von dir empfangen zu haben. We ask this in Jesus' name. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Nehemiah chapter 12. Nehemia Kapitel 12. Starting with verse 27. Wir beginnen mit Vers 27. Now at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought out the Levites from all their places to bring them to Jerusalem. Und bei der Einweihung der Mauer von Jerusalem holt man die Leviten aus allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen. So the Levites who should have been in Jerusalem were not in Jerusalem. Die Leviten, die ja in Jerusalem sein sollten, waren nicht in Jerusalem. They were all just working their own and doing their own lives. Die haben alle irgendwo ihr eigenes Leben gelebt, irgendwo da draußen. But now it was time to bring them to Jerusalem. Nun war aber es an die Zeit gekommen, dass man sie nach Jerusalem brachte. So that they might celebrate the dedication with gladness. Damit man die Einweihung mit Freuden feiern konnte. With hymns of thanksgiving. Und mit Lobliedern und mit Gesang. And with songs to the accompaniment of cymbals, harps and lyres. Mit Zimbeln, Harfen und Zittern. That's drums, electric guitars and acoustic guitars. Trommeln, elektrische Gitarren, akustische Gitarren. Okay. And bass guitars and und auch der Bass. Electric pianos and everything. Also alles, was wir hier sehen. Verse 31. Vers 31. Then I had the leaders of Judah come up on top of the wall. Und ich ließ die Obersten von Juda oben auf die Mauer steigen. And I appointed two great choirs. Und ich stellte zwei große Dankchöre. The first proceeding to the right on the top of the wall around the dung gate or refuse gate. Und Festzüge auf. Der eine zog nach rechts oben auf der Mauer zum Aschentor hin. Verse 38. The second choir proceeded to the left. 38. Und der zweite Dankchor zog zur entgegengesetzten Seite. While I followed them with half the people on the wall. Und ich hinter ihm her mit der anderen Hälfte der oberen des Volkes. Above the tower of furnace to the broad wall, above the gate of Ephraim, by the old gate, by the fish gate, the tower of Hanel, etc., etc. Auf der Mauer über dem Ofenturm bis an die breite Mauer, über das Ephraim-Tor, über das Jeschana-Tor, über die Fischtor und so weiter. I'd like to show you the illustration of the city one more time. Ich möchte euch gerne noch einmal ein Bild dieser Stadt zeigen. This is Nehemiah's Jerusalem. Das Nehemiah das Jerusalem zu Nehemias Zeiten. Interesting that Nehemiah will start this procession. Es ist interessant, dass Nehemiah da diese Prozession in the same place where he first came in Nehemiah chapter 2. Genau an dem Punkt begann, wo er am Anfang halt hinkam in Nehemiah Kapitel 2. Now if you look to the southwest wall, wenn ihr da hinschaut, Südwesten, I'd have to kind of walk down here. Da muss ich eben mal hingehen, um das zu zeigen. I don't have one of these spotters, but right about here, southwest wall, about this, about, also yeah, right about there. Dort im Südwesten. They started on top of the wall. Oben auf der Mauer haben sie begonnen. And they had two choirs. Und da gab es zwei Chöre. And one started this way. Und der eine ging die eine Richtung herum. To the east and then north, and the other one also, went from the southwest side north along the west wall. Der eine ging auf der Ostseite, der andere auf der Westseite entlang. And they marched all the way up around. Und so gingen sie dann nach oben weiter, einmal um die Stadt herum. Led by the choir. Und es waren die Obersten, die da geführt wurden durch die Chöre. And then the leaders. Zuerst die Chöre und dann die Leiter. And I want you to notice that word in verse 32. Und schaut mal in Vers 32. It says half of the leaders of Judah followed them. Und die Hälfte der Leiter der Obersten von Juda folgten ihnen. Verse 38. Vers the second 38. choir proceeded to the left while I followed them. Und der zweite Dankchor zog zur Entgegenseite. Und ich hinter ihm her. And in verse 40, then the two choirs took their stand in the house of God. Und die beiden Dankchöre stellten sich am Haus Gottes auf. So did I and half the officials with me. Ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Verse 43, on that day they offered great sacrifices and rejoiced. 43, und sie schlachteten an diesem Tag große Schlachtopfer und freuten sich. Because God had given them great joy. Denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt. That's our message this morning. Und das ist unsere Botschaft heute früh. When God gives us great joy. Wenn Gott uns große Freude schenkt. Even the women and children rejoiced. Und auch die Frauen That's und die amazing. Kinder freuten sich, erstaunlich. Even the women and children. Auch die Frauen und Kinder. So that the joy of Jerusalem was heard from afar. Und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. I guess in that culture, you know, the women were kind of quiet, not like today, you know. Also ich glaube in dieser Kultur waren die Frauen ein bisschen ruhig, nicht you so know, wie heute. Very, very just docile, very quiet in their, you know, their headdress and just standing there. Also sehr verschlossen da in ihren Kleidern und sagten nichts. And the children very submitted, very quiet. Und die Kinder ganz untergeordnet, sie waren ganz still. And then there's Dad, like, praise the Lord. Da kommt der Vater und sagt, hey, preist den Herrn. Praise the Lord. Preist den Herrn. And the women standing there, like. Die Frauen stehen da ganz brav. And you know, little Johnny's like. But not on this day. Aber nicht an diesem Tag. On this day, Dad was like, praise the Lord. An diesem Tag, der Vater kam, sagt, preist den Herrn. And then there was Mom like, praise the Lord. Und die Mama sagt, preist den Herrn. Even the mothers and the children. Die Mütter und die Kinder. And little, you know, little Joshua was there like, kleine Joshua, looking at Mom and going, schaut die Mama, praise the Lord. Screaming. Und er schreit, preist den so Herrn. So it was recorded that even the women were screaming, praise the Lord. Und es ist sogar aufgezeichnet, selbst die Frauen, way out of their culture, freuten sich und schrien. Just everybody consumed with this excitement. Also alle waren völlig aufgezehrt von dieser Freude und dieser Spannung. But what's first I liked the fact that there were two choirs. Also ich habe erstmal sehr gemocht, dass da zwei Chöre gab. And I thought, could that mean anything? Gibt es da eine Bedeutung dahinter? Maybe it means nothing. Vielleicht bedeutet das gar nichts. I mean, they could have started at the north end and just circled around. Sie hätten ja auch im Norden beginnen können und einmal das umkreisen with können. With one choir. Mit einem Chor. But they didn't. Aber sie haben das nicht so gemacht. Nehemiah started at the southern end and worked his way north. Nehemiah begann am südlichen Ende und hat dann sich da vorwärts gearbeitet in den Norden. With two choirs. Und zwar mit zwei Chören. And I thought there must have been something dynamic about it. Da muss irgendwie eine bestimmte Dynamik darin like, stecken. Like you guys go that way, we'll go this way. Ihr geht diesen Weg, wir gehen den Weg. You know, and as they proceeded on the different walls. Und während sie da vorwärts schreiten auf den beiden Mauern, they could see each other. Da konnten sie einander sehen. And then there was like this harmony, you know, like this music just resonating through the city. Und dann diese Harmonie und dann auch die Musik, die da durch die ganze Stadt schallt and von this, beiden Seiten. This great anticipation of meeting at the temple. Und diese große Erwartung, dann beim Tempel zusammenzutreffen. And I wonder if that's like a little bit like us, like we see, you know, when we're rejoicing. Wenn wir uns freuen, there's such an edification and encouragement in it. Da ist so eine Aufbauung und so eine Ermutigung darin. I mean, the two choirs could be first thing I thought of Ephesians chapter 3 verse 15. Das erste, woran ich dachte, war Epheser 3 Vers 15. Where Paul said the family in heaven and the family on earth. Wo Paulus sagt, die Familie im Himmel und die Familie auf Erden. The choir on earth and the choir in heaven, we're all praising God. Der Chor im Himmel und der Chor auf die Erde, wir preisen alle Gott. Then I thought of Israel and the church. Dann habe ich an Israel und die Gemeinde you know, gedacht. In Ephesians 2, how God has made us one. Wie in Epheser 2 uns gesagt wird, dass Gott uns zu einem gemacht hat. Also thought of the angels and the humans praising God in heaven, two separate choirs. Ich dachte an die Engel und dann die Menschen, auch zwei getrennte Chöre. But the point is this. Aber der Punkt ist dieser. That they put the choir in the front. Sie haben den Chor zuvorderst gestellt. This is the same thing they did in 2 Chronicles 20. Und genauso haben sie es ja im 2. Chronik 20 if gemacht. You turn with me there. Wenn ihr da mal hinschlagt, 2. Chronik 20. And this is a great principle. Und das ist ein großartiges I Prinzip. I think this might be the most difficult principle for us to grasp experientially. Und das ist vielleicht das schwierigste Prinzip, was wir da auch in unserer Erfahrung verstehen müssen. And maybe the one we don't take the we don't take seriously because it seems so simple. Und vielleicht nehmen wir das nicht ernst genug, weil es so simpel erscheint. But when Nehemiah dedicated these walls, als Nehemiah diese Mauern Gott widmete, he dedicated them the same way that he fought the battles. Da hat er sie genauso gewidmet, wie er die Schlachten gekämpft hatte. You know, and God told Joshua that wherever your foot steps, it's yours. Gott sagt zu Josua, wo auch immer dein Fuß hintritt, es ist deiner. And they walked along the top of the walls, dedicating these walls to the Lord. Und so schritten sie dann auf den Mauern einmal um die Stadt und sie widmeten die Mauer der Gott. Now in 2 Chronicles 20, the Ammonites and the Moabites come with a great multitude against Jehoshaphat. Im 2. Korinther in der 2. Chronik 20, da sind die Ammoniter, die gegen Israel kommen, gegen Josaphat. In Vers 17. God says to Jehoshaphat, don't be afraid. Fürchtet euch nicht. In Vers 17. In verse 18, Jehoshaphat bowed his head to the ground. Vers 18, dann neigte sich Josaphat dem Gesicht zur Erde. But look at verse 19 again. Schau mal Vers 19. The Levites came out. Und da sind sie, die Leviten, sie kamen and this raus. Is what they did in Nehemiah. They got the Levites. Das gleiche haben sie ja in Nehemia gemacht. Sie holten die Leviten. Those who would lead the congregation into worship. Das sind die, die die Versammlung in die Anbetung führen. And I love this. It says the Levites stood up to praise the Lord God of Israel with a very loud voice. Und die Leviten standen auf, um Gott, den Gott Israel zu loben mit überaus lauter Stimme. In verse 20, Jehoshaphat said, listen to me, O Judah and inhabitants of Jerusalem. Und Jehoshaphat sagte in Vers 20, hört mir zu, Judah und ihr Bewohner von Jerusalem. Put your trust in the Lord your God. Glaubt an den Herrn euren Gott. And you will be established. Dann werdet ihr bestehen. Put your trust in his prophets and succeed. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. And look at verse 21. Schaut mal Vers 21. And when he had consulted with the people, he appointed those who sang to the Lord and those who praised him in holy attire. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck. As they went out before the army. Indem sie vor den zum Kampf gerüsteten and auszogen. Said, give thanks to the Lord, for his loving kindness is everlasting. Und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. And when they began singing and praising, the Lord set ambushes against the sons of Ammon. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon. This is an extremely important principle for us. Und das ist ein extrem wichtiges Prinzip für uns. It said that the Lord gave them great joy. Es heißt ja, dass der Herr ihnen große Freude gab. And how does God give us great joy? Wie gibt uns Gott große Freude? He gives us great joy when we thank him for who he is and what he's done. Er gibt uns große Freude, wenn wir ihn dafür danken, wer er ist. Und was er getan hat. In Hebrews 13, verse 15. Hebräer 13, Vers 15. It says, so let us. Da heißt es nun, lasst uns. Let us offer him a sacrifice of praise. Lasst uns ihm ein Opfer des Lobes bringen. To God. Gott. With our lips. Mit unseren Lippen. With thanksgiving. Mit Dankbarkeit. To his name. Dankbarkeit gegenüber seinem Namen. And this is where it all begins. Und da beginnt alles. In our struggle, like we heard this morning, in unserem Kampf, wie wir heute Morgen gehört against haben, the unseen forces, gegen diese unsichtbaren Mächte. And they are there. Und die sind ja da. I mean, I've had an unbelievable year 2005. Ich habe ein unglaubliches Jahr 2005 gehabt. I've never experienced satanic warfare like I did in 2005. Ich habe noch nie satanische Kriegsführung so erlebt wie in 2005. Never. I hope I never do again. Und ich hoffe, dass mir das nie wieder passiert. It's very real. Und das ist sehr real. And what needs to be up front? Und was muss da aber ganz vorne stehen? Ahead of everything. Vor allen anderen. Ahead of the leadership. Ahead of everything. Vor der Leitung, vor allem anderen. Are those who is a heart that worships God. Es muss das Herz sein, was Gott anbetet. They were singing thanksgiving to God. Und sie haben da Danksagung unserem Gott gegeben. They were walking around the walls, dedicating the walls to God. Und sie wandelten da auf der Mauer und sie widmeten die Mauer Gott. And they started from the point where Nehemiah came. Und sie haben an dem Punkt begonnen, wo Nehemiah angefangen hatte. Imagine for Nehemiah what that meant. Stellt euch mal vor, was es für Nehemiah bedeutet. When he came at night with his donkey. Als er dahin kam in der Nacht mit seinem Esel. And all the walls were destroyed. Und die ganzen Mauern, sie waren zerstört. And he was looking at them. Und er schaute sie sich an. Thinking, my, oh my, oh my. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Well, what a project. Was für ein Projekt haben wir hier. But he said, I didn't tell anyone what God had put in my heart to do for Jerusalem. Aber er sagte, ich habe niemanden mitgeteilt, was Gott in mein Herz gelegt hat für Jerusalem. And from that very point, und von diesem Punkt ab, he began to give thanks. Fing er an, einfach Dank zu sagen. And they went from that gate to the next gate, to the next gate, to the next gate. Und so schritten sie dann fort von einem Tor zum anderen Tor, zum nächsten Tor, zum nächsten Tor. Step by step, thanking God. Schritt für Schritt, sie danken Gott. And they met in the temple area. Und dann trafen sie zusammen im Tempelgebiet. And they became one and sang to the Lord. Und sie wurden dort eins und sangen dem Herrn. This is what we need to do. Und das müssen wir tun. Go back to the beginning. Geh zurück zum Anfang. Go back to the moment you got saved. Geh zurück zu dem Anfang, wo ihr errettet wurde. You may even want to go back to the moment you were born. Vielleicht möchtest du zurückgehen zu dem Moment, wo du geboren wurdest. Or just go back to the moment you got saved and begin to thank God for all He has done. Vielleicht zurück zu dem Moment, wo du gerettet wurdest und angefangen hast, Gott zu danken für all das, was er getan hat. And if we begin to review these things. Und wenn wir anfangen, einfach diese Dinge einfach einmal gedanklich zu wiederholen. God will add great joy to our lives. Dann wird Gott einfach große Freude unserem Leben hinzufügen. We have to do this by faith. Aber wir müssen das im Glauben tun. We don't do this because we feel like doing this. Wir machen das nicht deswegen, weil wir uns danach fühlen. Nehemiah made a decision. He said, "You go in the front." Nehemiah traf eine Entscheidung und sagt, ihr schreitet voran. Jehoshaphat made a decision. He said, "The singers." Jehoshaphat traf die Entscheidung und sagte, where are the singers? Bring the singers up. Her mit den Sängern. Here they are, all these guys in like white robes, you know. In weißen Kleidern. And then you got all these soldiers over here like. Drüben sind die ganzen Soldaten. And Jehoshaphat says, all right, singers, go to the front. Die Sänger, nach vorne. Yeah, these are all these like tender kind of guys. Diese zärtlichen. But I'm just a singer. Ich bin nur ein Sänger. Yeah, go to the front. Ja, geh nach vorne. Why to the front? Warum jetzt hier vorne? Because this is God's strategy. Das ist Gottes Strategie. Can you imagine these guys like? Stell dir vor, diese Sänger. Now sing. Jetzt sing. Sing what? Sing thanks to God. Was singen? Na, dank Gott. Can you imagine how they struggled in the beginning? Könnt ihr euch vorstellen, wie sie am Anfang da sich abgemüht the haben? The Moabites, the Ammonites, they're like the sand of the sea out there. Die Moabiter, die Ammoniter, wie das Sand am Meer, sind sie da ausgestreut. These guys are in the front. Und sie sind ganz vorne, die Sänger. Okay, boys. Okay, Jungs. Praise him, praise. Come on, come on. Praise him. And they're walking toward the bow. Praise him. They're all just singing by faith. Aber sie singen im Glauben. The same thing that Paul did in Acts 16. Das gleiche, was Paulus tat in Apostelgeschichte 16. When they began to sing, als sie anfingen zu singen, God set ambushes against the enemy. Legte Gott Hinterhalte gegen den Feind. Paul was in Philippi. Paulus war in Philippi. Incredible satanic resistance to the gospel. Unglaublicher satanischer Widerstand gegen das Evangelium. Read about it in Acts 16. Ihr könnt darüber nachlesen in Apostelgeschichte 16. And he winds up beaten. Und schließlich endet er und er wird geschlagen. With Silas thrown into prison. Zusammen mit dem Silas wird er in das Gefängnis his geworfen. Back is bleeding and he's all beat up. Sein Rücken, er blutet und er ist völlig zerschlagen. And they're laying there, you know, in the prison, chained to the walls. Und da liegen sie da. Sie sind mit Ketten an die Wand gekettet. And Silas is probably like, Silas. Oh man, my back hurts. Oh man, mein Rücken. What are we gonna do? Was sollen wir jetzt machen? And Paul says, we're gonna sing. Paulus sagt, oh, wir werden singen. Sing what? Singen was? We're going to sing praise to our God. Wir werden unserem Gott Lobpreis singen. Come on, Silas. Silas, komm. Let's sing. Lass uns singen. You pick the song. Du darfst auswählen. Praise Him, praise Him. Where blessed be the name of the Lord. Yeah. Blessed be the name of the Lord. Click, click, click. Blessed be the name of the Lord. Most High. Chinka, chinka, chinka, chinka, chinka, chinka. Blessed be the name of the Lord. Clink, click, click. Blessed be the name of the Lord. Yeah. Blessed be the name of the Lord. God Most High. Chicka, chicka, chicka. And they start singing. And it says all the prisoners could hear them. Einige Gefangenen konnten sie hören. And while they were singing, und während sie sangen, an earthquake came. Ein Erdbeben. Look at this pulpit, it's cheap, huh? It's falling apart here. Billige Kanzel. Now I made this on purpose. Like, no, it sound like ich an habe es extra so gemacht. An earthquake came. Und das Erdbeben and kam. It was God who did a miracle. Und es war Gott, der ein Wunder while they were singing. Als sie sangen. And this sounds so simple. Und das klingt so simpel. But it's not so simple to implement. Aber so simpel ist es nicht umzusetzen. When we're in pain. Wenn wir da Schmerzen haben. When we're struggling. Wenn wir uns da abmühen. When there are fears. Wenn es da Ängste when gibt. There's a great army ahead of us. Und gegen uns steht eine große Armee. When our teenagers are going berserk. Wenn unsere Teenager da völlig when the husband's out of his mind or the wife oder der Ehegatte, der ist völlig, hat völlig den Verstand verloren or the father-in-law or whatever the mother-in-law the whatever der Schwiegervater, die Schwiegermutter. When everything's going crazy alles ist nur noch verrückt the boss at work der Chef bei der Arbeit I'm not making enough the bills are too much ich habe nicht genügend Geld und die Rechnung die what do we do was machen wir da God says put the singers up front Gott sagt die Sänger gib sie nach vorne. The verses that we confess. Die Verse, die wir bekennen. The first ones should be the ones that have the word thanks in it. Die ersten, die wir da nach vorne bringen sollten, das wären die, die Danksagung in sich tragen. Before we confess, for we know that God works all things to the good. Bevor wir das bekennen, dass wir sagen, wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt. Not, don't confess that verse first. Nein, nicht diesen Vers zuerst. Confess this one. In everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. Gebt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes für dich in Christus Jesus. 2 Corinthians 2:14. Don't turn there. I'm just gonna. Korinther 2:14. I just gotta. This is, but thanks be to God. Aber Gott sei Dank, who always leads us in triumph, der uns alle Zeit im Triumphzug have umherführt. These verses in the front. Habt diese Verse direkt vor euch. Habakkuk chapter 3. Habakkuk Kapitel 3. Look what it says. Schaut mal, was da steht. Though the fig tree should not blossom, verse 17. Der Feigenbaum wird nicht and there be no fruit on the vines. Und auch wenn es da keine Frucht gibt am Wein. Well, my husband comes home late all the time. Oder mein Ehegatte immer zu spät kommt, jedes though, Mal. Though the yield of the olive should fall. Auch wenn der Ertrag der Oliven einfach verfällt. And the fields produce no food. Und die Felder, sie bringen keine Frucht hervor. And my teenagers are out of their minds. Und meine Teenager, sie sind völlig verrückt geworden. And my prayer life is dead. Und mein Gebetsleben, es ist tot. And my Bible study is even more dead. Und meine Bibelrunde, die ist noch viel mehr tot. Though the flock should be cut off from the fold. Auch wenn die Schafe aus der Hürde verschwinden and sind. And there be no cattle in the stalls. Und kein Rind in den Ställen ist. Yet. Und doch. I will exalt in the Lord. Ich aber, ich will den Herrn frohlocken. I will rejoice in the God of my salvation. Will jubeln über den Gott meines Heils. The Lord God is my strength. Der Herr ist meine Kraft. He has made my feet like hinds' feet. Den Hirschen gleich macht er meine Füße. And makes me walk on the high places. Und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Psalm 92 and we'll close. Psalm 92 und wir werden abschließen. Listen to this. Schaut einmal hier. Verse 1. It is good to give thanks to the Lord. Vers 2 im Deutschen. Es ist gut, dem Herrn zu preisen. And to sing praises to thy name, O Most High. Und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. To declare thy loving kindness in the morning. Am Morgen zu verkündigen in deine Gnade. And thy faithfulness by night. Und deine Treue in den Nächten. With the ten-stringed lute. Ten-stringed lute. What's a lute? I guess that's electric guitar. And with the harp. Zehnseitiges Laute und zur Harfe. With resounding music upon the lyre. Zum klingenden Spiel auf der Zither. That's the acoustic guitar. Akustikgitarre. Okay. Now watch, verse 4. For thou, O Lord, denn du hast mich erfreut, Herr, has made me glad, denn du hast mich erfreut, Herr, by what thou hast done. Durch dein Tun. I will sing for joy at the works of thy hands. Über die Werke deiner Hände juble ich. We need to go back to where it all started. Dorthin, wo es begonnen hat. This is what Nehemiah did. Das, was Nehemiah tat. He began to give thanks from that point. Wir müssen anfangen, Dank zu geben von diesem Punkt aus. Go back and make a list of all the things that God has done. Geh mal zurück und mach eine Liste von all den Dingen, die Gott getan hat. And if we can rehearse these blessings, und wenn wir uns diese Segnungen noch einmal ins Gedächtnis rufen, our present problems will look very small. Dann werden die gegenwärtigen Probleme nur ganz klein ausschauen. And as we sing thanksgiving to God, und wenn wir dann Gott den Dank geben, oh, it's not easy. We got to do it by faith. Ist vielleicht nicht so einfach, aber wir müssen es im Glauben tun. We have to be reminded because it's so easy to forget. Wir müssen daran erinnert werden, denn es ist so einfach, das zu vergessen. Wow, what a miserable problem. Was für ein schreckliches Problem. What should we do? Was sollen wir tun? Hun? Liebling? Let's sing. Lass uns singen. What? Was? Let's sing a song. Lass uns ein Lied singen. You're kidding me. Mach Scherze. That's like completely irresponsible. So was Unverantwortliches. No, I'm serious. Let's sing a song. Na, ich bin da ernst. Blessed be the Lord, the land that is plentiful. How's that go? Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Let's sing by faith. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Feel better now? No? Okay. Let's sing it again then. And let's just rehearse. Let's go back and sing that about how God saved us. Singen wir das einfach und erinnern uns daran, wie Gott uns gerettet hat. The miracles that God has done. All die Wunder, die Gott getan hat. Let's rehearse them. Lass uns daran erinnern. And this is how God gives us great joy. Und so gibt uns Gott große Freude. Go back to the beginning. Geh mal zurück zum Anfang. Think of all the miracles. Denk an all die Wunder. Think of the birth of your children. Denk an die Geburt deiner Kinder. Think of the day that God brought you together with your spouse. Denk an den Tag, wo Gott dich zusammengebracht hat mit deiner Frau oder Think back. Don't think now. Think back then, you know. Denk mal zurück. Back then. And think of all the things that God did. Denk an all die Dinge, die Gott getan hat. And build up momentum. Und nimm der Schwung. And see what God does. Und schau, was Gott tut. And as we do that, God promises that He will do miracles. Und wenn wir das tun, Gott verspricht uns, dass er Wunder tun wird. We could all write a book of all the things that God has done. Wir könnten alle ein Buch schreiben über all die Dinge, die Gott getan hat. But the devil wants us to forget. Der Teufel möchte, dass wir es vergessen. And live in this little bubble. Und dass wir dann in dieser kleinen Blase leben. That is made by what we heard this morning, an atmosphere. Die da geschaffen ist von dem, was wir heute früh gehört haben, von dieser Atmosphäre. That gets in between us. Die dazwischen kommen möchte. And separates us from the Lord. Und die uns auch von Gott trennen möchte. And that's called death. Und das nennt sich Tod. Isolation. Isolation. But if we sing praise to God, aber wenn wir Gott Lobpreis singen, even if we just speak praise to God, und selbst wenn wir nur Lobpreis sprechen, and that means we speak thanksgiving for what He's done, wir sprechen einfach Danksagung für das, was er getan hat, and for who He is, und dafür, wer er ist. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you. Danke. Let's go back. Lass uns einfach zurückschauen. Thank you for creating this universe. Danke, dass du das Universum geschaffen hast. Let's go back farther. Gehen wir noch weiter zurück. Thank you for thinking of us. Danke, dass du an uns gedacht hast. even before the universe was created. Selbst bevor das Universum geschaffen wurde. As it says in Ephesians 1. So wie es da im Epheser 1 steht. That we were created in Christ Jesus. Dass wir geschaffen wurden in Christus Jesus. In Ephesians 2. Epheser 2. You called us, Lord. Du hast uns berufen. You knew us. Du hast uns erkannt. Before the universe existed. Bevor das Universum überhaupt existiert hat. And then our moment came. Dann kam unser Moment. And we were born. Wir wurden geboren. And then another moment came. Dann kam ein weiterer Moment. And your word was spoken. Und dein Wort wurde gesprochen. And we responded. Und wir haben darauf reagiert. And we became your children. Und wir wurden deine Kinder. And we were given an eternal hope. Uns wurde eine ewige Hoffnung gegeben. Based on your grace. Auf Grundlage deiner Gnade. That we can't lose. Die wir nicht verlieren können. It's given to us as a gift. Sie ist uns geschenkt. And Lord, Herr, despite all the things that we face today, trotz all der Dinge, mit denen wir konfrontiert sind, nothing can take away our destiny. Nichts kann unsere Bestimmung nehmen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Abend hier. You've never received Jesus Christ. Du hast noch nie Jesus empfangen. You're visiting today. Vielleicht bist du Gast. If you died today, wenn du heute stirbst, where would you go? Wo wirst du hingehen? Jesus is called the Lamb of God. Jesus, er heißt das Lamm Gottes. He takes away the sins of the world. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Put your faith in him. Setze dein Vertrauen auf ihn. Anyone who calls on the Lord shall be saved. Wer auch immer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. On the name of the Lord. Anrufen den Namen des Herrn. Pray with me. Say, ja, bete mit mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Fill me. Fülle mich. With your joy. Mit deiner Freude. And maybe there's a believer here today. Und vielleicht ist heute ein Gläubiger hier. And your life is just in disarray. Und dein Leben ist einfach durcheinander. Confused. Völlig verwirrt. You don't know where the reference point is. Du weißt nicht mehr, wo dieser Bezugspunkt ist. Father, we pray this morning. Vater, wir bitten dich heute früh. That as we go back to the beginning. Dass wenn wir jetzt zurückgehen zum Anfang. And begin to thank you for all you've done. Und anfangen, dir zu danken für all das, was du getan hast. That you would make our way straight. Dass du unseren Weg gerade machst. In this moment. In diesem Moment. Thank you, Lord. Danke, Herr. And bless these words to our hearts. Mach diese Worte in unserem Herzen zum Segen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.